Ausländische Medien berichteten jüngst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die Zeitung Heilung Jiang Xinwen, die Hongkonger Zeitung Da Gongbao und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepage Huan Jiwang in China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die brasilianische Zeitung Agua Berude, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees, des nationalen Suizidologie Student Committees der Demokratischen Republik Kongo, des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der DFRK und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Peklusan und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands. Nachrichten über die Vorortanleitung brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un den Kampfflugkunstwettbewerb der leitenden Funktionäre der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2016 angeleitet hatte. Die tschechische Internet-Homepage meldete, dass Kim Jong-un den Kommandostab des 380. Großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee inspiziert und die Schifffahrtübung des Gebirgsinfanteriebataillons der 1045. Truppe der koreanischen Volksarmee begutachtet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.